Aber klatschen will ich trotzdem. Hallo, herzlich willkommen zum Cozy Podcast von Peter und Jean-Paul, das Schaumbad. Cozy Podcast, hallo, schön, dass du gekommen bist. Ich wünsche euch allen einen guten Tag und mir wünsche einen guten Tag, dir nicht. Okay. Dir nicht, weil du hast es nicht nötig. Ja, das stimmt. Du listest es live sowieso. Du livest. Ach so, ja, okay, ja. Du lebst ja. Das Leben. Soll ich mal kurz erklären, warum wir der Cozy Podcast sind? Ich kann über mein geiles Leben reden. Ich kann es mir vorstellen, weil wir sehr gemütlich sitzen gerade, gar nicht angespannt. Nee, wir sind klein, aber gemütlich. Also wenn du bei Booking zum Beispiel nach Ferienwohnungen oder Ferienhäusern guckst, sobald da kleine Besenkammern sind, sind die alle cozy. Also sobald du eine kleine Wohnung zum Vermieten für den Urlaub anbietest, dann sind die nie klein, sondern die sind immer cozy. Okay, also gemütlich ist einfach ein beschönigendes Wort für klein. Ja, das gibt es ja häufig in der Reisebranche, aber ich habe noch nie so häufig cozy gelesen wie auf Booking.com. Suchst du dir gerade ein Ferienhaus für deine Ferien? Ich suche ständig Ferienhäuser. Ja, eigentlich machst du nichts anderes. Ich sehe dich auch immer, wenn das ist der viel zu private Jean-Paul, aber ich suche ständig Ferienhäuser. Ja, auch immer, wenn ich schiele grundsätzlich auf Handys, wenn Menschen neben mir ihre Telefone benutzen. Ja. Ich schiele da immer drauf, weil ich will möglichst viele Informationen haben über Menschen, dass ich was gegen sie in der Hand habe. Bei dir sehe ich eigentlich immer diese blaue Booking-App. Immer. Ja, und ich surf nicht nur da, sondern habe auch noch alle anderen Anbieter offen. Fevo direkt und was es da so alles gibt. Aber ja, immer einfach. Ja, ja. Also auch so mitten im Satz, wir unterhalten uns. Also man kennt es ja so bei Generation Z-Menschen, dass man mitten im Gespräch holen die Handy raus und scrollen einfach durch 9gag oder Facebook oder. Um die neuesten rassistischen Jokes wieder zu wissen, ja. Oder ja, genau. Mitten im Gespräch. Und du machst das halt mit Ferienwohnungen. Und ich buche sie dann direkt auch und bin dann wieder für 3 Tage, was weiß ich, in Kroatien, in Istrien am Strand. Ja, das ist dieses Suchtding, weil die Gamification machen bei Booking.com, dass du diese Genius-Levels und so kriegst. Was für ein Level bist du jetzt? Bist du schon, was ist deine Elo? Ich bin Genius 2. Genius 2, Es gibt nur 3. Ja, da hast du ja noch ein Ziel. Was machst du, wenn du es durchgespielt hast? Dann buche ich noch mehr. Okay. Cool. Sollen wir unsere HörerInnen abholen und sagen, was wir heute so machen? Oder wollen wir heute einfach, weil das haben wir nämlich lange nicht mehr gemacht. Wir waren sonst immer so professionell und haben gesagt, das erwartet euch heute. Ja, und das machen wir eigentlich jetzt schon seit einer Weile regelmäßig und halten es dann nie ein. Genau. Und sollen wir heute einfach losquatschen? Nee, ich will meinen. Nee. Okay. Also ich hätte Plural von Singular, hätte ich verraten. Oh, okay. Also das können wir auch schnell machen. Singulare. Und dann habe ich noch 2 Sachen nur. Cool, ich habe sehr viel. Sehr gut, dann darfst du jetzt 7 Sachen machen, ich eine, dann du wieder 7 und ich wieder eine und du nochmal 7. Dann hast du 21 Sachen, ich 2. So viele habe ich gar nicht, aber ist ja egal. Aber da kann man schön den Bogen schlagen von Booking, weil ich muss auch Schnäppchen schießen, weil ich überlege mir eine Anschaffung zu machen. Ah ja. Der letzte Monat hat mich da gelehrt, ich brauche entweder einen Zug oder einen Traktor. Wegen Streiken? Ja, ich habe einfach gemerkt, wenn man einen Traktor hat, dann darf man einfach alles machen. Und mit dem Zug geht auch. Aber der Traktor ist, glaube ich, sogar noch das i-Tüpfelchen. Traktor ist besser, weil bist nicht so schienenabhängig. Ja, und irgendwie scheint da die Toleranzschwelle viel größer zu sein. Weißt du, wenn du dich auf die Straße klebst, dann rastet jeder aus, legst du eine komplette Hauptstadt mit deinem Traktor lahm, dann ist dein Anliegen wohl legitim. Dann kannst du auch einfach so sagen, Mensch, scheiße, diese verfluchten Grünen, den fahre ich jetzt mal Mist vor die Parteizentrale, weil die bezahlen mich schlecht und Cem Özdemir wollte uns eigentlich sogar helfen. Ja, aber ich meine, die sind halt sauer. Ich meine, die Grünen waren jetzt ja 16 Jahre Bundesregierung. Genau. Dann. Und dann sind die nach 16 Jahren, sind die Leute halt sauer. Ja, also. Ach nee, warte mal, die sind ja erst seit 2 oder 3 Jahren. Naja, jedenfalls, wenn ich den Traktor habe, dann fühle ich mich, werde ich wahrscheinlich auch von rechts unterlaufen und brülle auf einmal auch die ganze Zeit Ampel, Ampel. Ich bin am letzten Wochenende sehr viel durch die Peripherie gefahren und in jedem zweiten Dorf, also ich bin Richtung Bodensee von Stuttgart ausgefahren und in jedem zweiten Dorf hing ein Banner von irgendeinem Bauern, wo die Ampel drauf gedisst wurde. Das habe ich auch schon gesehen. Und dann habe ich gedacht, Leute, also die Ampel bezahlt euch nicht schlecht. Vielleicht fahrt ihr auch einfach mal, also bevor ihr vor so ein kleines Parteibüro in eurer Kreisstadt da Mist fahrt, wie wär's, wenn ihr einfach mal zum Beispiel nach Heilbronn zur Schwarzgruppe fahrt, Lidl oder zu Aldi Firmenzentrale, die bezahlen euch schlecht. Das ist der Kapitalismus, nicht die Politik. Ja. Obwohl teilweise bei der Ampel könnte man da auch dann wieder roter oder grüner oder gelber machen. Nein. Ja, die Ampel kannst du ja so als eins auch nicht sehen, oder? Die hassen sich ja alle gegenseitig. Ja, aber so. Es ist Quatsch, die Ampel zu kritisieren. Du kannst Einzelne kritisieren. Aber was die Leute immer nicht checken, ist, das ist doch alles auf Helmut Kohl basiert. Ja, Helmut Kohl hat uns die Glasfaser versaut und auch die Landwirtschaft kaputt gemacht. Genau, und ja, eigentlich alles. Und wir sind da wirklich, also wenn jemand über Helmut Kohl wirklich erstmal positiv rangeht und dann erst später meckert, sind das wir als Söhne von Helmut Kohl. Genau, genau. Aber wir haben auch gesehen, Papa hat nicht alles gut gemacht. Ja, wir trennen den Privatmann Helmut, Papa Helmut, so wie wir ihn nennen mussten. Herr Dr. Kohl, wie von wir ihn auch manchmal nennen wir mussten. Wir mussten ihn Doktoren, ja. Also außerhalb vom Haus durften wir ihn Helmut nennen oder Papa. Im Haus, wenn wir unter uns waren, war immer Dr. Kohl angesagt. Nee, ich glaube, den Doktor mussten bei ihm tatsächlich nur Journalisten von linken Zeitungen. Wie der Spiegel. Spiegel oder so, und Stern und so, die mussten den Doktor benutzen. Ich glaube, vom Fokus und so, für die war das der Hemmel. Naja, ja. Aber ich hätte mal so einen Tipp an die Bauern, vielleicht nicht so von der AfD unterlaufen lassen und irgendwie auf alle wütend sein. Und wenn dann auf alle wütend sein, dann doch wieder irgendwie nur Grünbashing. Jetzt bin ich selbst schon verwirrt. Siehst du, so unterlaufen die dich, diese Schweine. Ja. Diese Bauern. Fahrt einfach mal zu einem scheiß Großkonzern, die zahlen euch die schlechten Preise für die Milch, das Fleisch und so weiter. Genau, einfach mal ein Feuer legen. Ja, weiß nicht, in der Batteriefabrik. In der Batteriefabrik, ja, genau. Weil die wollen euch die E-Traktoren andrehen. Ja, nachher war das auch ein wütender brandenburgischer Bauer, weil er keinen E-Traktor haben will, weil die unmännlich sind oder so. Das ist eine Theorie. Ja. Ich möchte ganz so auf die Landwirte rum bächen eigentlich. Weil die machen aber doch unser Essen. Man kommt automatisch ja dann auf einmal, wenn man diese Bilder sieht, dann auch doch wieder zum Begriff Bauern. Ja. Ja. Ja, ich weiß viel zu wenig darüber. Ich auch. Aber ich hab die Sorge, dass die Defo von rechts immer mehr unterlaufen werden. Ja. Also ich finde, gilt an alle Unzufriedenen, hasst mal die Regierung, die 16 Jahre davor im Amt war, weil, also so viel haben die nicht, konnten die nicht anrichten, die aktuelle Regierung. Defo. Jetzt sind wir sehr politisch eingestiegen. Das wollte ich eigentlich später machen. Aber jetzt kommen die lockeren Themen. Jetzt habe ich schon zweimal Defo gesagt. Weißt du, was Defo ist? Nee. Das hat mir letztens irgendeiner in einem Chat geschrieben. Defo. Dann habe ich mal gegoogelt und da heißt wohl definitiv. Ob das die Kids sagen, der war auf jeden Fall kein Kid mehr. Okay, ist das dein Ernie? Wie mein Ernie? Habe ich mal gehört. Okay. Ist das dein Ernie? Ist das dein Ernst? Ach so. Mhm. Ja, auf jeden Fall hat er mir dann einfach Defo geschrieben. Ich habe einen lustigen Witz geschrieben, dann habe ich ein Lachsmiley und Defo bekommen. Und dann habe ich... Und dann hast du Lel oder Lulz zurückgeschrieben. Nee, ich habe dann einfach ein Herzchen angeklickt in der Nachricht. Das ist ja bei Instagram, kannst du einfach dann ein Herzchen anklicken. Da, sobald du die Nachricht anklickst, wird die sofort geherzt. Ja. Du hast da auch gar keine andere Wahl. Und deswegen ist das so, habe ich gelesen. Facebook? Nee, bei Instagram. Instagram. Das ist da für die 3 Jahre jüngeren Leute als Facebook. Also die Instagram-Nutzer, die 30-Jährigen. Nee, ich würde sogar sagen 36 oder so. Instagram? Also, ja, der Durchschnitts... Ja, wahrscheinlich. Ja. So Anfang, ja, in den 30ern. Ja. Du findest auf jeden Fall bei Instagram auch mittlerweile unter jeder Werbung für vegane, vegetarische Fleischalternativen irgendeinen Karl-Heinz, der darunter schreibt, dass sie alle scheiße sind und dass sie ihm das Fleisch nicht kaputt machen sollen und so weiter und so fort. Also irgendeinen alten Joachim findest du immer bei Instagram, der sich drüber aufregt, dass er Werbung für eine vegane Weißwurst angezeigt bekommt. Weil er Angst hey, hat. Hey. Ja, nicht Wurst nennen. Vegane Weißwurst, sowas will ich nicht hören, weil Wurst ist ein Begriff für... Genau, ja. Das ja, ist nicht vegan. Sorry. Also auch... Also, ja. Da drauf erstmal einen Schluck Mandelmilch, oder? Ja, genau, hier mit Barista Edition. Mm. Defo. Defo, Keckweh. Cool. Sollen wir das kapitalistisch-kritische noch abhaken? Keckweh. Ich hab gemerkt, ich habe eine soziale Beobachtung gemacht und weiß jetzt wieder mehr über Menschen. Und zwar, warum manche Menschen, gerade hier in Stuttgart kann man das ja sehr gut sehen, von Kessellage zu Halbhöhenlage, da sind ja die kleinen Villen und so, warum die Menschen dort leben. Weil es da besser ist? Nee, auch wie die da gelandet sind. Also hauptsächlich durch Erbe und Nichtstun, aber die haben den Spirit ihrer Eltern und Großeltern noch aufgenommen. Und zwar gehe ich daher doch gerne spazieren in diesen Halbhöhenlagen. Mhm. Und im Stuttgarter Westen siehst du ja immer so Boxen mit zu verschenken, Bücher zu verschenken, Möbel zu verschenken. Also alles, was auf die Straße gestellt wird, wird verschenkt. Mhm, klar. Am Killesberg haben die Leute Gärten und da haben sie kleine Setzlinge aus ihren normalen Pflanzen gezogen, haben die in kleinen billigen Plastiktöpfchen und stellen die an die Straße. Und der Unterschied ist aber, die werden nicht verschenkt, obwohl sie die Natur ihnen kostenlos gegeben hat, sondern es steht tatsächlich pro Setzling 1 Euro auf dieser Pappe. Ah. Und das habe ich jetzt nicht nur bei einer Villa gesehen, das habe ich bei 5 Villen gesehen. Das scheint ein Muster zu sein. Das sind bestimmt die Kinder, oder? Das klingt nach so einer Kinderaktion. Also ich kann mir nicht vorstellen. Nein, die Schilder waren definitiv nicht kindlich gestaltet. Okay. Also, und auch diese ganzen Töpfe waren so, wie wenn du halt so einen Pflanzenverkauf einfach anrichtest. Das war zu professionell, als dass Kinder das gemacht haben. Okay, krass. Und da habe ich die Mentalität einfach, da wird es auch wenn du eine Villa am Killesberg hast und wahrscheinlich 5 Millionen und 8 Immobilien geerbt hast, kannst du nicht diese kostenlosen Pflanzen aus deinem Garten verschenken, sondern damit wird auch noch Geld gemacht. Das ja, ist ein Mindset. Genau, ich will nicht wie Böbermann jetzt klingen, aber das ist ein Mindset. Ja. Aber so läuft es ja tatsächlich. Ja. Alle Menschen, die irgendwie reich sind, haben diesen Charakterzug. Also alle. Alle nicht, aber ja. Viele. Aber ich hatte dann auch die schöne Vorstellung, wie sie in ihrer Villa sitzen und Hubert kommt gerade von der Jagd zurück, hat einen Rehbock geschossen und nimmt den in seiner Garage aus, währenddem er verstrahlt wird. Nee, das machen die selbst, da ist so eine Perversion dahinter. Ja? Ja, auf jeden Fall nimmt er den auseinander, wird dabei verstrahlt, weil wir hatten ja Tschernobyl, aber sagt er den Jäger nicht. Nee. Ja, auf jeden Fall schneidet er dann seinen Rehbock an und dann meint seine Frau irgendwie so, das ist aber viel Fleisch, wir haben ja noch die Truhe voller Rehbock. Und dann geht er bestimmt zu den Nachbarn und sagt, ich habe einen Rehbock geschossen, wollt ihr eine Keule für 80 Euro oder so? Oder also ich vermute, halt, da wird auch verkauft. Oder sie kaufen eine neue Kühltruhe. Oder sie kaufen eine weitere. Kühltruhe. Ja. Die Keller sind ja riesig in diesen. Also wenn du so ein Riesenhaus für dich hast, dann hast du einen Riesenkeller. Also sonst wohnen in solchen Häusern, was weiß ich, 10 Parteien. Ja. Und dann sind da 10 Kellerabteile. Die haben ja 10 Kellerabteile für sich dann, diese Menschen, die ein Haus haben. Ja, ich glaube nicht, dass jedes Haus einen Kellerabteil, 10 Kellerabteile hat. Aber vielleicht bauen die sich da auch so einen Verschlag rein, ja, stimmt. Nee, die haben dann keine Abteile, das ist einfach ein Riesenraum. Oder ja, statisch wird der schon aus mehreren Räumen. Ja, machen. Oder mehr, ja, du weißt, was ich meine. Also auf jeden Fall sehr viel Keller. Naja, ja. Sehr viel Keller. Wir müssen ja auch zugeben, ich weiß, wie du aufgewachsen bist und wie ich aufgewachsen bin. Wir sind ja auch Kellerkinder. Genau. Bei uns im Keller, in dem Haus, in dem ich aufwuchs, haben wir mein Kinderzimmer reingebaut. Ja. Also mein Jugendzimmer. Ja, als Jugendlicher zieht man als Mittelstand-Kid in den Keller. Das ist eine feste Regel. Ja. Ich habe da auch gelebt. Als Junge. Wahrscheinlich. Als Junge, ja. Genau. Wahrscheinlich wegen Wichsen. Ja, das habe ich sehr spät entdeckt. Da habe ich erst mit 28 entdeckt. Aber da habe ich noch immer bei meinen Eltern im Keller gewohnt. Ja. Also, da bin ich in den Keller gezogen. erst in den Keller gezogen und dann fing das mit dem Wichsen an. Nee, ich bin dann mit 28, vorher habe ich direkt neben meinen Eltern geschlafen. Genau, und dann fing es mit dem Wichsen an und dann bist du in den Keller gezogen. Mit 28. Ja. Das war vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr. Jetzt habe ich meinen eigenen Keller. In einem Mietshaus. So ein Verschlag. So ein Verschlag, ja. So ein, und seitdem ist aber auch wieder mit hier Handmaschine Pillow, weil da kann ja jederzeit einer in den, auch in den Keller kommen. Ja, ja. Und ich bin nur in so einem, durch die Gitter kann man ja gucken. Ich habe da so zwar notdürftig mit so durchlässigen Laken, irgendwie rissigen Laken mir meinen Verschlag gebaut. Sagen wir mal eine Schubberbude, wie man so schön Schubberbude. Sagt. Schubberbude? Naja, the Fab Cave. Seitdem fühle ich mich nicht mehr so ganz wohl. Naja. Ja. Gut, also und was war jetzt deine Erklärung, warum reiche Leute oben, oben leben? Weil die sogar aus ihrem, ich habe einfach die Mentalität, ist halt eine andere. Hier stellt jemand seine Bücher, die er im Flohmarkt vielleicht noch für 10 Euro verticken könnte, einfach auf die Straße und denkt sich, kann vielleicht jemand gebrauchen, hier unten. Und dort oben wird halt aus allem noch Kohle gemacht. Ja, und hier unten ist ja auch Platzgeld. Weißt du? Ja. Deshalb müssen sie die Bücher, also die sind eher, die weiter zu besitzen, ist wirtschaftlicher Schaden. Stimmt. Und deshalb ist es besser, die für 0 Euro abzutreten. Vielleicht sind wir Kesselbewohner auch einfach gezwungen, unser Zeug zu verschenken, damit wir nicht 800.000 Euro Miete zahlen. Ja, wir armen Menschen hier unten. Wir armen Menschen hier unten. Ja, also ich denke, ich gucke aus dem Fenster und sehe direkt eine Häuserwand. Ja, ja, genau. Ich bin hier einfach eingeengt von Gebäuden. Ja, das sind wir. Wir Kellerkinder. Ja, ja, Kellerkind. Ja, hier ganz unten im tiefsten Kessel und gucke immer da hoch. Aber ich habe kein geländegängiges Fahrzeug. Deshalb kann ich da oben gar nicht leben. Stimmt, ja. Das ist, glaube ich, eher der Grund, dass die Menschen da oben leben, weil sie einfach diese Fahrzeuge haben. Die haben die SUVs, die hatten, weil sie eine gewisse Höhe. Die hatten die zuerst. Die, ach so, und dann deswegen leben die da. Die haben den Berg mit den SUVs erobert. Genau, ich brauche das, ich kann hier unten nirgends parken. Ich brauche auch diesen Geländewagen-Modus gar nicht. Was mache ich jetzt? Ich sage, ach komm, ich baue mir eine Villa oben auf dem Berg. Dann ist mal immer so ein Feldweg mit oder so ein Trampelfahrt mit dem SUV hochgekracht. Genau. Und dann irgendwann hat Frank Knopper sich gedacht, da baue ich doch mal Straßen hin. So lief das ab. Ja. Also Frank Knopper war doch auch der erste Bürgermeister. Das ist ja bei uns. Bis 2018 war ja gar nichts auf den Hängen hier. Da war genau. Da waren ja Schafe, also Ziegen, geländegängige Tiere. Ein paar Schäferinnen und Schäfer, genau. Ein paar Ziegenbauern. Ja. Almabtrieb. Almabtrieb, hast du ja immer diese Glocken da gehört, da oben. Man muss schon sagen, seitdem die SUVs haben, ist die Stadt ruhiger geworden, weil sonst hatte man ja immer dieses Glockengedöns da am Berg. Ich finde es auch so viel besser, ja. Ja, ja. Ach, nicht so eine, ja, es wirkt ein bisschen kosmopolitischer auch. Urban ist geil. Genau. Ja. Wieder ein Sticker heute empfunden. Und mehr Parkplätze in der Stadt. Glaube ich, keine Ahnung. Ja, vermutlich, ja, weil die sind ja jetzt alle da oben. Genau. Also haben wir wieder einen neuen Sticker. Urban ist geil. Urban letztes Mal hatten wir einen Sticker Bernd Höcke wegmobben. Stimmt. Haben wir drüber gesprochen. Bernd Höcke mobben. Und ich habe den gemacht. Den findet sich jetzt im Stadtgebiet. Ich habe davon ein paar gemacht. Ah, okay. Ja. Ich habe das nochmal unseren Anwalt prüfen lassen. Er meint, das ist eine Straftat. Nee, das ist eine Ordnungswidrigkeit? Nee, ist ein Aufruf zu einer Straftat. Mobben ist eine Straftat. Ach so, okay. Dann habe ich die Sticker nicht gemacht und nicht im Stadtgebiet verteilt. Das war jemand anders. Genau. Ja. Ja. Ja. Cool. Ja, vielleicht sind auch gar keine Sticker mit Bernd Höcke wegmobben in der Stadt. Ja, da sind so viele Sticker. Fehlen, weil, könnte ich mir nicht vorstellen, dass da welche hängen. Ja. Aber wenn man mal guckt, Bernd Höcke existiert ja gar nicht wirklich. Nee, deswegen, also der falsche Vorname ist in dem Fall wahrscheinlich strafrechtlich sogar relevant und damit habe ich nur eine Ordnungswidrigkeit, nicht ich, sondern der Typ, der die Sticker an die Laterne gebatscht hat, hat irgendjemand eine Ordnungswidrigkeit begangen. Du mieses cool. Schwein, aber ich meine, man muss doch, hier nennt man das politischen Protest, der nicht legal ist. gibt die Unterscheidung, möchtest du ein ich suche ein gutes, das, dieses Wort. Nee, also das ist vor allen Dingen legitim, diese Sticker zu kleben, aber das ist nicht legal. Ja, genau. Ja. Also so wie, was weiß ich, sich auf die Straße kleben, bricht ja ein Gesetz. Ja. Aber es, da gibt es doch ein gutes Wort. Das ziviler Ungehorsam meinst du? Ja, genau, aber es gibt legalen und illegalen Protest. Ach, egal. Legal, illegal, scheißegal. Ah, ja, Hauptsache, Hauptsache saufen Hauptsache, und ficken. Ja, genau. So. APPD wählen. Hundefutter essen. Ja. Ja. Ja. Genau, zack, ab in die Fresse mit der scheiß Saufgrütze. Ich glaube, die APPD gibt es immer noch. Ja, ich aber seitdem, auch. Also keine, zumindest seitdem Punk-Mail-Order nicht mehr so relevant sind, also so Fun-Shirt-Punk-Mail-Order, sind auch diese APPD-Shirts und damit auch die Partei unsichtbar geworden. Ja, tatsächlich habe ich sie gesehen wieder, oder also Plakat, glaube ich, auf einer Demo gegen AfD. Da habe ich mal wieder APPD-Logos gesehen. Da dachte ich auch, ah, die gibt es noch, witzig. Ja, oder sie sind noch von damals. Ja, aber ich meine, das ist noch in den Gemütern der Menschen. Im kollektiven Bewusstsein ist die APPD die anarchistische Pogo-Partei Deutschland. Anarchistische Pogo-Partei, war nicht irgendwo Arbeiter noch drin? Anarchistische Pogo-Partei Deutschland. Ja. Wahrscheinlich Deutschland. Ich finde, das Wort Arbeiter muss immer in der Partei. Ja, ist aber da nicht drin. Gut. Ja. Glück gehabt. Genau, in jeder Partei muss Arbeiter drin sein. Dir ist schon bewusst, dass in keiner der, also ich weiß, du magst andere Zeiten, Parteilandschaften, als sie noch ein bisschen bunter waren. Deutsche Arbeiterpartei, DAP, gibt es auch nicht mehr, oder? Die DAP. Die hat sich, die ist dann aufgegangen, glaube ich, in der nationalsozialistischen Deutschen. Ach so, ja. Oder? Ja. Ja, ja. Wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, Nationalsozialisten war ja nicht so gut. Nee, siehst du? Ja. Ja. Besten Parteinamen fand ich noch immer. Ich merke das, wie deine Augenbrauen gerade sehr weit hochgezogen sind. Ja, ich überleg gerade, wo will er wieder hin? Wusste natürlich sofort, als du Arbeiter mit Parteinamen zusammengebracht hast. Ja. Ja, ich bin aber eher bei Kommunisten erst gewesen. Und dann ist mir aufgefallen dass die Nationalsozialisten. Eigentlich gar nicht, weil die Kommunisten schreiben immer kommunistisch mit rein. DKP zum Beispiel. Deutsche Kommunistische Partei. Ja. Für die Arbeiter. Genau. FDA. Hier, Proletarier aller Länder. Ja. Arbeiter aller Länder. Naja. Naja. Naja. Soll ich noch ein paar Mal naja sagen? Nee, reicht, oder? Gut, okay. Cool. Ich grüße auf jeden Fall Willy Brandt. Willy Brandt so. Ist tot. Der Ach so, ist der tot? Dieses Jahr gestorben, ich habe es richtig vorausgesagt. Nee. Nee. Nee, der ist schon länger tot. Ja. Aber du möchtest ihn trotzdem grüßen? Nee, dann grüße ich seinen Sohn. Ich habe den Vornamen Heiner Brandt. Nee, Quatsch, das ist der Handballtrainer. Wie heißt denn nochmal sein Sohn? Schauspieler, der spielt doch bei Dortmund. Nein, der Schauspieler, Schriftsteller, Brandts Sohn. Ach, den gibt es wirklich? Der ist Schauspieler, also sogar ein sehr bekannter Schauspieler. Ich komme aber gerade nicht auf den Vornamen. Muss ich jetzt googeln? Ich wusste das nicht. Weil ich werde sonst wahnsinnig und unsere HörerInnen auch. Genau. Und der ist recht bekannt. Der ist wirklich recht bekannt. Und wie heißt der Spieler von Borussia Dortmund? Der heißt auch Brandt mit Nachnamen. Ja. Teig? Teig Brandt. Brandt, Schauspieler. Sonnenbrandt. Sonnenbrandt. Sonnenbrandt. Brandt, Schauspieler. Matthias Brandt heißt Matthias. Er. Ja, auch so ein wie normaler. Sonst? Das ist wirklich der Sohn von hier. Willi. Wie alt ist dann der? Weil Willy Brandt wäre ja jetzt bestimmt schon 61 120. geboren ist er. Okay. Ja, Willi war ja irgendwie 1900 oder so. Hier, den hast du bestimmt schon mal in Filmen gesehen. Nee. Googelt mal einfach Matthias Brandt. Matthias Brandt, nie gehört, recht nie bekannt, gesehen. Wirklich recht bekannt. Ja. Also ich habe ja deutsche Filme, glaube ich, nur alles von Michael Bulli-Herbig gesehen. Ja, die sind die besten. Und das war's. Ja, vielleicht finde ich auch. Vielleicht auch Der Untergang. Ja. Also ich verstehe, das ist für mich auch immer ganz wichtig. Und deswegen bin ich da ganz bei dir. Wie bei den Bulli-Filmen. Also eine deutsche Komödie erkennst du da drin, dass sie einfach ungefähr 18 homophobe Witze in der Minute hat. Dann weißt du, das ist eine deutsche Komödie aus den 90ern. Ja. Ja. Erkan und Stefan. haben auch homophobe Witze. Sehr, ist ganz, ja, ganz schlimm. Ja. Und war da nicht sogar Michael Bulli Herbig auf jeden Fall der Produzent? Ich glaube, das ist ein vom Michael Bulli Herbig Film. Ja, siehst du? Ja. Also der war der Haupt, ich weiß nicht, ob er Regie gemacht hat, auf jeden Fall Produzent. Wobei, man muss ja Michael Bulli Herbig insofern in Schutz nehmen, dass er das mittlerweile auch selbstkritisch sieht, diese Kunst. Ja. Und damit darf man ihn nicht an den Pranger stellen, denn wenn Leute was dazulernen, auf jeden dann Fall ist das besser als Tommy Gottschalk zum Beispiel. Und ich liebe Erkan und Stefan Filme. Unironisch. Das ist absolut großartig. Bis auf diese Homophobie-Sache, die ist blöd inzwischen. Ich erinnere mich nicht mehr dran, aber sind die nicht bei einem Film auch auf einem Kreuzfahrtschiff? Ja, das ist absolut großartig. Ja, okay. Das ist wirklich geil. Ich kann dir jetzt gerade nicht so richtig, das ist so, als würde jemand schwärmerisch von Voll Normal und Ballermann 6 reden. Also so habe ich dann in meinem Kopf abgespeichert. Erkan und Stefan hat mein Mind geblowt. Okay, damals oder noch heute? Damals und heute auch. Okay. Genau. Defo. So. Jetzt bevor ist dein Thema dran. Bevor ich hier so Fässer aufmache. Machen wir eine Pause, oder wie? Würde ich mal eher eine Pause okay, machen. Okay, dann sage ich dir aber noch, weil ich dir jetzt schon geschickt hatte und so, aber ich möchte unserer Schaumi-Gemeinde, den Schaumis, nicht vorenthalten. Mein neuer Lieblingssee. Oh ja. Den habe ich dir geschickt. Ich finde den super. Das ist der Loch Lochy in Schottland. Loch Lochy? Loch Lochy. Warte mal. Einfach nur Loch. Loch heißt der See. Loch Lochy. Genau. Loch Lochy. Ich glaube, dass es Loch heißt. Stimmt, ja. Loch Lochy. Loch Lochy. Musst du noch mit so einem schottischen. Klar. Ja, mit so einem Krrr ein bisschen auch. Ja. Loch. Stimmt, der Schotte sagt ja nicht Loch, sondern Loch. Da habe ich diese. Kennst du das, wenn für dich ein Wort total Sinn macht, so wie du liest, weil für einen See Loch zu sagen, also wie Deutsch auszusprechen, ist ja irgendwie logisch. Deswegen denke ich erstmal Loch. Aber genau. Natürlich ist der Loch Lochy. Genau. Loch Lochy. Da finde ich es auch schön, in einem Computerspiel gab es auch mal einen See, der hieß Loch oder Lock. Loch. Also L-O-C-H, ja. So wie Loch Ness oder schottische Seen. Und auf Deutsch stand dann immer, wenn man an diesen See gegangen ist, dann wurde da immer eingeblendet, in welcher Zone. Der Loch. Der Loch. Der Loch. Stand der dann Loch. Immer ganz fett auf deinem Bildschirm. Der Loch. Gut. Und 2005 haben wir uns da totgelacht. Haha, der Loch. Da war mir dann, jetzt wurde es mir irgendwann mal klar, ach stimmt, das ist ja schottisch für See. Ich entdecke heute so eine ganz andere Humorebene von dir. 2005, gerade Erkan und Stefan gehen auf Kreuzfahrt, zu Ende gepumpt, dann spielst du dieses Spiel, lass dich scheckig über der Loch und was weiß ich, was du danach gemacht hast, wahrscheinlich mit einer Luftpistole auf Eichhörnchen schießen oder so. Nee, du bist wahrscheinlich Airline gegangen. Sind wir ehrlich, du bist Airline gegangen. Ja, ich bin dann Airline ins Friday, ja. Luftlinie ins Friday gegangen ja. Und habe mich da komplett mit Britneys Lust abgeschossen. Das ist ein Schnaps. Ein Drink, ja, das war, glaube ich, Fanta mit Wodka und Pfirsichlikör oder so. Okay. Oh, Britney's Lust. Eklig. Ja, ist perfekt für 2005. Nein, da war ich auch schon 18. Britney's Lust. Da habe ich, 2005 habe ich, glaube ich, kein Britney's Lust mehr getrunken. Stimmt, der kann gar kein Schnaps gewesen sein, weil diese billigen Schnäpse in den Fläschchen haben ja immer so ganz schlimme Namen, so wie Bumsen oder Ficken oder Poppen. Ja, das gab es 2005 noch nicht, das kam danach erst drauf. Ja. Nee, das war ein Cocktail eigentlich. Oder also den konnte man da bestellen so. Und auch nur in diesem einen Laden, nämlich im K2. Und auch nur da. Ich habe das sonst nie mehr irgendwo. Gibt es so lokale Trinks irgendwie? Ja, das war ich glaube, ich habe schon mal im Podcast erzählt, in der Eifel gab es in jeder Sektbar in diesen Festzelten. Drecksack. Nee, Drecksack ist ja Cola und Bier, da kriegst du überall. Das heißt da auch überall so. Nee, aber da gab es überall Wodka Dope. Wodka Dope. Wodka Dope hieß der. Und das war da einfach nur Orangensaft, Cola und Wodka. Mhm. Und das hieß Wodka Dope. Wer auch immer da auf die Idee gekommen ist und warum sich das wie eine Seuche über einen kompletten Landstrich verbreitet hat, werden wir nie herausfinden können. Naja. Und wieso heißt der Wodka Dope? Ja, Dope klingt halt cool nach Drogen und so. Ja, war aber kein Dope drin. Ich dachte jetzt, weil in England ist es wohl so ein Ding, dass du kannst Shots kaufen mit Aspirin-Komplex. Oh, direkt. Okay. Also ein Shot Wodka mit einer Aspirin-Komplex. Weil Aspirin-Komplex hat diesen gleichen Wirkstoff. Wie Crystal Meth. Wie Crystal Meth, so im geringen Bereich. Pseudoephedrin drin und so. Ja, Hammer. Ja, aber ob das einen Namen hat, weiß ich nicht. Ich muss unbedingt mal wieder nach England. Das wäre mal ein echter Wodka-Dope. Der, genau, daran habe ich jetzt gedacht, dass der Wodka mit irgendeiner Droge ist. Und damals hat man Dope noch nicht so Sachen gesagt, die man cool fand. Damals hat man noch cool oder geil gesagt. Ja, fundig. Fundig. Fundig. Mächtig. Mächtig. Heiß. Heiß. Prima. Brutal. Brontal war es bei Erkan und Stefan. Ja, stimmt. Brontal. Da sind wir da wieder. Da sind wir da wieder. Da sind wir da wieder locker. Und dann sagt Erkan, was ist das für ein schwules Wort? Ja, so, stimmt. So, das, so reden das, die dann immer. Problem, was ist das für ein schwules Auto? Was ist das für ein schwules Wort? Was? Einer von denen alles ist schwul. Ist ja Architekt und der andere hat auch einen akademischen Beruf, gell? So. Also die Schauspieler. Ja, ja, die ja. Die haben echte Ausbildung. Ich grüße die mal hier, wie auch immer ihr bürgerlich heißt. Ihr kommt aus München, ihr hängt wahrscheinlich die ganze Zeit in der Schickeria rum. Gibt es die Münchner Schickeria noch? Weiß ich nicht. Drauf geschissen. Teure Anzüge, bisschen Dope. Wodka Dope. Bisschen Wodka Dope. Also eine schöne Flasche O-Saft. Und damit Oliver Kahn schön, oder Oliver Kahns Frau, so Füße. Geblutet? Geblutet. Also hier Scherben an die Füße werfen. Ja. Ich meine den anderen Oliver Kahn. Du meinst Mario Basler. Wieso der andere Oliver Kahn? Ja, halt irgend so ein alter Bayern-Spieler. Ach so, ja. Glaubst du, Kahn war auch saufen in diesen Clubs und Menschen haben auf die Füße seiner Frau Scherben geworfen? Ich finde, Oliver Kahn ist so ein Mensch, den man schwer einschätzen kann. Der kann, also da weiß ich nicht, da würde ich zum Beispiel sagen, der kann privat echt lustig sein und total sympathisch. Der kann aber auch ein riesen Arschloch sein. Also nicht, ja, also geht ja beides ist möglich. Das sagt man über Hitler ja auch, dass er privat wohl angenehm umgänglich war. Ja, aber Oliver Kahn hat halt nichts verbrochen in seinem Leben, dass jetzt jemand dazu schaut. Ja, weiß noch, wie er diesen Typ getreten hat. Na gut, dieses Bild ist ikonisch. Ja, oder als er mal dieses Handspiel im gegnerischen Strafraum. Trotzdem, Peter, muss ich dir da entschieden widersprechen. Du kannst jetzt nicht Oliver Kahns Tat im Strafraum mit Adolf Hitler gleichsetzen. Der hat. Das hast du gerade vor. Der hat den Ball mit seiner Faust, also der ist. Die lagen irgendwie hinten, erst in der Nachspielzeit kommt ja der Torwart manchmal dann, wenn eine Ecke nochmal ist oder ein Freistoß, ganz nach vorne in den gegnerischen Strafraum. Ja. Er springt hoch und faustet den Ball ins Tor. Ja, ja. Genau, natürlich nicht gegeben und so, rot weiß ich gar nicht. Und dann sagt er, ja, ich dachte, der Torwart darf im Strafraum die Hand benutzen. Und ganz genauso hat Hitler ja auch argumentiert. Wenn ich mich recht erinnere, ich weiß es nicht mehr. Hitler hat doch auch irgend so einen Unsinn geredet bei den Nürnberger Prozessen. Hitler hat viel Unsinn geredet bei den Nürnberger Prozessen vor allen Dingen. Ja, ja, der war dann ein Wahnsinniger, ja. Also der wollte einfach nur das Spiel gewinnen. Ja. Und die Regeln waren ihm egal. Ja, so können wir zusammenfassen. Siehst du, ja. Oliver Kahn ist gleich doch. Adolf Hitler. ich möchte hiermit Ich möchte mich nicht bei Oliver Kahn entschuldigen, weil ich weiß ja gar nicht, wie er ist. Vielleicht hast du ja sogar recht. Vielleicht hast du mich jetzt gerade bekehrt. Ich muss noch mal über Oli Kahn, ich hatte den eher so als verbissenen Profifußballer im Kopf, aber vielleicht ist er schlimmer. Und auch ein richtig fieser Nationalsozialist, möglicherweise, wir wissen es nicht. Ja. Das ist nämlich das Problem, Oliver Kahn oder Jan Böhmermann oder viele Menschen, die halt in der Öffentlichkeit stehen, aber ihr Privatleben komplett geheim halten. Stefan Raab. Jean-Paul Prüm. Diese ganzen ich habe eben noch erzählt, dass ich im Keller lebe bei meinen Eltern. Ja, okay, aber das ist ja auch ein Podcast. Da erzählt man ja privat. Aber jetzt in deinen Büchern oder da denke ich mir Geschichten aus, verdammt. Genau. Jetzt setzt du mich mit Oliver Kahn gleich, der denkt sich doch keine Geschichten aus. Was ich nur sagen wollte. Jetzt setzt du mich mit Oliver Kahn und dann auch noch zeitgleich mit Adolf Hitler. Hast du mich Hitler genannt? Du bist sowas wie Hitler, ja. Ja. Jetzt ist, also Peter. Ah nee, warte mal. Hitler war ein erfolgreicherer. Der hat mehr Bücher verkauft. Ja, aber wenn ich auch mal Diktator bin, so wie Donald Trump oder Putin, dann die zwei haben nämlich keine Eier in der Hose. Die zwingen die Leute nicht, ihre Bücher zu kaufen. Hitler hat einfach sofort Mein Kampf einfach zur Schullektüre gemacht. Zack, Bestseller. Ja, ist ziemlich schlau. Ja. Also man kann viel über Hitler sagen, aber Distribution konnte er. Ja. Ja, was ich nur sagen wollte, wenn ihr euer Privatleben so geheim haltet, Oliver Kahn, Harald Schmidt. Ich weiß gar nicht, ob Jan Oliver Böhmer. Kahn sein Privatleben überhaupt, ich weiß nicht über überhaupt ihn. Nicht über ich ihn informiert. Ich weiß nicht mal. Egal. Wieso nehme ich eigentlich Olli Kahn in Schutz? Ich weiß es nicht. Was hast du denn mit, wenn du ihn so liebst, dann mach doch einen Podcast mit Oliver Kahn. Ich habe ihn angefragt, er hatte keine Zeit. Ja, okay. Der hat jetzt gerade einen mit Fabian Köster. So, aber lass mich mal kurz meinen Gedanken zu Ende bringen. Wir wollen eigentlich auch schon längst in die Pause. Nein, ich will meinen Gedanken zu Ende bringen. Okay, bring den. Also, wenn ihr euer Privatleben so geheim haltet. Leute, das wird heute eine lange Folge. Das wird eine lange Folge. Hier ist Pfeffer drin. Müsst ihr damit rechnen, dass die Leute euch als Nazis, weil dass ihr seid möglicherweise Nazis, weil wir wissen ja nicht, was ihr privat so macht. Weißt du, was ich meine? Ja, das war sehr schlecht übersetzt. Ich würde jetzt sagen, und liebe Schaumi-Gemeinde, ihr denkt, ihr wisst alles über Peter, aber Peter wird seinen eigenen Worten Taten folgen lassen und er wird euch in den nächsten 2 Wochen sein komplettes Leben auf Instagram live streamen, damit ihr den privaten Peter kennenlernt. Ich mache mir extra einen Account. Du machst dir einen Account, der Account heißt Peter Privat. Nee, da würde ich dann meinen echten Vornamen benutzen. Deinen echten Vornamen? Genau. Das ist ja nur ein Künstlername. Ja, den musst du jetzt... Meinen echten Nachnamen auch. Den musst du jetzt halt sagen, damit die Leute dich dann bei Instagram finden. Ja, den muss ich noch nachschauen. Ich vergesse den immer. Der steht in meinen Unterlagen. Ja, das wie bei mir auf meinem Ausweis steht ja auch hinten Künstlerordensname. Und da gucke ich so häufig drauf, dass ich vorne auch den Namen vergessen habe. Ja. Ja, ich werde auch so nicht mehr angesprochen. Also, ja, genau. Ja, vorne steht bei mir Olli Kahn. Bei mir auch. Was? Du bist auch Olli Kahn? Nee, ich bin Manuel Neuer. Das ist doch der Nachfolger von Oliver Kahn. Der, ja, kann man so sagen, ja. In der NSDAP. Ja, oh Gott. Und dabei, weißt du, also glaub, leichtes Opfer wär Jens Lehmann gewesen, weil der ist wirklich leicht verrückt und auch definitiv homophob. Und hat ganz komische Ansichten. Aber du stürzt dich auf Olli Kahn, über den wir nichts wissen. Ganz genau, weil es da möglich ist, dass er ein Nationalsozialist ist. Und bei Jens Lehmann ist es halt einfach klar, oder wie? Nee, er ist kein Nazi, er ist einfach nur ein Vollidiot, glaube ich. Also ich glaube, Lehmann ist dumm. Über Kahn wissen wir nichts, deshalb können wir möglicherweise davon ausgehen. Vielleicht ist er auch ein komplett irrer linke Steineschmeißer, der SUVs abfackelt. In München. Batteriefabriken in Brandenburg sabotiert. Genau, vielleicht. Ja. Also alles möglich. Wir wissen aber wir machen jetzt eine Pause. Jetzt machen wir eine Pause. Haben wir uns verdient. Wir müssen uns beruhigen. Ihr kriegt heute mal nochmal eine lange Folge um die Ohren geballert, glaube ich. Also eine lange erste Halbzeit habt ihr jetzt auf jeden Fall hinter euch. Deswegen schalten wir jetzt auch eine kleine Werbung rein, die euch nicht so überfordert. Genau. Ja. Kauft dieses Produkt. Warzen entferne ich selbst. Nächtlichem Harndrang. Nagelpilz. Nächtlichem Harndrang. Nagelpilz. Verstopfung. Hornhaut. Bescheidentrockenheit. Hornhaut. Bescheidentrockenheit. Hornhaut. Verstopfung. Nagelpilz. Nagelpilz. Die Hornhaut schält sich sanft ab. So. Die Gemüter haben sich beruhigt. Peter und ich hatten in der Pause ironischen Sex und seitdem sind wir ein bisschen entspannter. Ja. Ja. Ich bin mehrfach gekommen. Wohin? Multiple. Okay. Multiple Orgasmen. Born in the USA. Porn in the USA. Nee, ich habe letzt irgendwie unsere ehemalige Hauptstadt auf der Landkarte gesehen und hatte auf einmal im Kopf Bonn in the USA. Ah, Bonn in the USA. Ja, und dann habe ich gedacht, Moment mal, in den USA wurden nach europäischen Städten immer Städte benannt. Es gibt ja auch da mindestens 3 Stuttgarts. Dann habe ich nachgeguckt, es gibt auch 2 Bonn in der USA. Und zwar 1 in Ohio und 1 in Louisiana. Geil. Und da habe ich überlegt, haben die als Stadtmarketing, und da würde ich ihnen empfehlen, ich würde damit spielen. Bonn in the USA. Bonn in the USA, ja. Ja, glaubst du, die haben auch einen Fußballverein, der dann in Bonn ist, ja, der Bonner SC, den Boner SC. Den Boner. Stimmt. Boner SC? Die heißen wahrscheinlich einfach die Boners. Boners. Ja, weil die so häufig den Boden bohnern. Ah, und du, ja. I'm a New Yorker. Und du, I'm a Boner. I'm a Boner. Wegen Bonern. Ach so, stimmt. Es wird im Sommer, einer der nächsten Sommer, so spätestens 2039, in eine Sonderfolge aus einem französischen Dorf geben. Von uns? Ja. Okay. Ja. Kennst du die Jackass-Folge, wo sie in Mayennes sind? Also die Stadt heißt Mayennes. Ja. In Frankreich gibt es einen Ort, der ähnlich lustig ist. Und da will ich mit dir hin. Und der heißt wie? Ich weiß es nicht. Okay, gut. Aber sowas. Aber freut euch auf die Sonderfolge. Irgendwie Penis oder so. Okay. Irgendwas ganz Dummes. Doch, das hast du mir sogar geschickt, glaube ich. Und war Penitsch oder so. Irgendwas. Irgendwas. Ja. Pipi-Kacker-Humor. Da ich will da sein hin. Und auf jeden Fall viel lachen. Okay, sollen wir einfach da auch hinfahren dann? Oh, look, there's a big red car in my anus. Ja, ich kenne die Jackass-Folge. Die ist gut eigentlich, ja. Das ist großartig. Ja. Also Bonn in the USA, habe ich gedacht, sollte mal für Stadtmarketing, aber wahrscheinlich haben die ja getan, weil jede Stadt macht ja Stadtmarketing. Mein Liebling im Stadtmarketing, und da könnte ich mich jedes Mal schäckig lachen, ist die Stadt im Hohenlohe, Gedöns, da oben, Hohenlohe, Norden von Baden-Württemberg. Ich überlege gerade, was gibt es da für Städte? Ich will die Stadt raten. Bad Mergentheim. Nein. Bad Heilbronn. Nein. Bad Cannstatt. Das hier bei, das ist ein Stadtteil von Stuttgart. Ist auch im hohen Nordosten von uns aus gesehen. Aber ich rede über Hohenlohe. Ja, ich weiß nicht, wie die Stadt heißt. Crailsheim. Nein. Öhringen. Öhringen, was denn? Weißt du, wie das Schwimmbad, also Öhringen, das Stadtmarketing macht sehr gerne Wortwitze mit Ö, wo ein O hin muss. Damit habe ich dir eigentlich schon den Hinweis gegeben, aber rate trotzdem mal, wie heißt das Schwimmbad in Öhringen? Böd? Schwimmböd? Bester Name für ein Schwimmbad. Ich mochte. H2Ö. Oh, das ist wirklich gut. Oh, das gefällt mir wirklich. Ja. Wie nennen wir denn unser Schwimmbad in Öhringen? Wir nennen es H2Ö. H2Ö ist, finde ich, sehr gut. Das, ja. Das ist schon, also, Props nach Öhringen. Ja. Kennst du noch die Kampagne? Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Könnt ihr nachhören in Folge 3 oder so. Jetzt auf Spotify verfügbar. Stimmt, da können wir mal ruhig sagen. Also die ersten 10 Folgen könnt ihr eigentlich fast ignorieren, aber man kann jetzt alle auch auf Spotify hören. Genau. Ja. Und in einer der Folgen haben wir darüber schon mal gesprochen. Es gab mal eine Kampagne von der NPD. Das ist, glaube ich, die Arbeiterpartei. Nee, da fehlt ein A. Nationaldemokratisch? Nee. Überlegst du gerade, wie die NPD gesamt hieß? Ich glaube, die hieß einfach nur Nationale Partei Deutschland. Ich glaube, Nationaldemokratische Partei Deutschland. Ja, das demokratisch ist. Ja, ja, ich glaube, in Russland sind auch gerade angeblich, also konnte nicht verifiziert werden, Wahlbeobachter von der AfD, die als demokratische Gesandte dorthin geschickt sind. Das A steht, das heißt auch Alternative für Demokratie, oder? AfD. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich dachte ja ganz am Anfang, das A war steht für Arbeiter für Demokratie heißt Arbeiter für Demokratie, ja. Ich dachte ja immer, wäre Alternative für Deutschland und dachte so, Alternative ist seit den 90ern eigentlich schon so, ich habe jetzt keinen Bock nochmal Creed und wie hießen sie alle? Wu-Tang Clan. Genau, die haben auch Alternative gemacht. Ja, was wollte ich gerade sagen? Wir driften gerade ab. Du hast NPD, Entschuldigung. NPD. Ach genau, die wegen H2Ö, NPD. NPD hatte mal eine Kampagne gegen Stuttgart 21. Das war, als hier gerade Stuttgart 21, also dieser Bahnhofsbau, als die Proteste hier hochkochten. Ach so, weil Türken ja alles mit Ü schreiben. Genau, Stuttgart 21. Sie waren dagegen, weil sie sagten, es gibt aus NPD-Sicht zu viele Türken in Stuttgart. Und deswegen bis haben 2000, die keinen neuen Bahnhof verdient, oder genau, was? Ich glaube, die Datengrundlage war, bis 2021 gibt es mehr Türken als Nicht-Türken in Stuttgart, laut Nationalsozialistische. Müssen wir nochmal rausgehen? Ich hab da noch nicht so wahrgenommen. Naja, ich meine jetzt 2024. Also vielleicht war es jetzt 2021 so. Wir waren halt alle irgendwie drin und haben. Stimmt, da waren das war Pandemie. Keine Ahnung, wie viele türkische Mitbürgerinnen hier unterwegs waren. Ist mir auch im Prinzip egal. Aber das war so 2010 rum, haben sie gesagt, bis 2021 gibt es mehr Türken als Nicht-Türken in Stuttgart, deshalb gegen Stuttgart 21. LOL. Ja, H2Ö finde ich deutlich sympathischer. Ja, H2Ö ist gut. Ja. Kurze Frage an unsere Öhringer ZuhörerInnen. Habt ihr auch einen Bahnhof? Warte mal, Zuhörer. Zuhörer. Hm. Ja. Naja. Aber habt ihr auch einen Bahnhof? Also, es macht eigentlich nur Spaß, wenn man das mit dem Ö vorne macht. Also da, wo ein O hin muss, muss ein Ö hin. Ja. Aber vorne macht es mehr Spaß. Vielleicht, ja, es gibt es doch auch in der amerikanischen Metal-Welt, das nennt man sogar den Heavy-Metal-Umlaut. Genau, wie beim Motorhead. Motorhead, genau. Motorhead. Vielleicht sind das auch Öhringer gewesen. Ja, aber H2Ö, ganz großes Lob in den Hohenlohe-Kreis. Ich weiß gar nicht, was die Kreisstadt da ist, aber ja, Öhring ist, glaube ich, sogar Kreisstadt. Also, ja, man kennt das Props. Nummernschild. Props. ÖHR. ÖHR. Ja. Das steht für Öhringer Arbeiter. Autos. Autos. Genau. So, ich will jetzt zu den Wirtschaftswissenschaften kommen. Okay, können wir das machen? Das ist meine Lieblings. Ich sage es extra in Anführungszeichen, das ist meine liebste wissenschaftliche Disziplin. Ist keine Wissenschaft. Was, die Wirtschaftswissenschaften? Ja. Die nennen sich halt so. Aber das ist ein bisschen so, und das hatten wir auch schon mal als Thema. Ufologie oder so. Ja, oder wie auch bei Astrologie und Astronomie. Da hat sich den wissenschaftlichen Titel eigentlich das Unwissenschaftliche schon geschnappt. Ja, also komisch, Ologie. Das ist das Seltsamste. Ja. Bei Astrologie, das verstehe ich auch nicht. Weißt du, was? Peter, ich muss kurz weg. Ich habe eben noch in die Sternbilder geschaut und ich müsste jetzt gleich mal kurz die Fußnägel meiner großen Zehen schneiden. Könnte ich die kurz im Bad schneiden gehen? Stört dich? Weil stört das deine Chakren? Ja, der Wups ist im goldenen Pagan. Ja gut, du musst halt auf der Midlane mehr DPS draufbringen, dann geht das schon wieder. Ich schneide sie nachher. Ja, ich schneide sie nachher. Gut. Enshittification. Schon mal gehört? Das Wort? Enshittification. Nee, ohne T. Enshittification. E-N und dann Shittification. Das heißt, also die Zeit, diese Zeitung aus Hamburg, ja. Die Zeit, hat es übersetzt mit Verschlimmscheißerung. Ah, finde ich, Verschlimmscheißern finde ich aber auch ein schönes Verb eigentlich. Ja, mir hat es nicht so gut gefallen. Enshittification fand ich besser. Ja, ist aber irgendein amerikanischer Wirtschafts-. Nee, im Deutschen sagst du ja auch eigentlich Verschlimmbessern. Genau. Und ja. Das ist Verschlimmscheißern. Also Verschlimmbessern ist, du willst was besser machen, machst aber schlechter. Ja. Da macht man es bewusst schlechter, oder? Keine Ahnung. Also es funktioniert auf jeden Fall so, es gibt irgendein Produkt, irgendetwas, wie Facebook, in drei Stufen oder vier eigentlich, die vierte ist der Tod, drei Stufen, die erste ist, du machst es, das Produkt ist nur für den Anwender, also alle, die davon Vorteile haben, ist der oder die Anwenderin. In der Stufe 2 geht es dann darum, nur die Kunden glücklich zu machen, in Facebook, also sind es jetzt Werbekunden oder Verlage. Mhm. Und in der dritten Phase geht es nur darum, da fixst du dann alle, deine Kunden und die Nutzer und Nutzerinnen. Da geht es dann nur noch darum, eben die Aktionäre glücklich zu machen. Die Stakeholder, wie auch immer. Und dann geht alles den Bach runter. Und Stufe 4 ist dann der Tod, ja. Ja, also und genau, und kann man ja schön bei sozialen Medien, da hatten wir viele Beispiele, wo es genauso gelaufen ist eigentlich. Genau, bei Facebook ist so, also ich habe Facebook, MySpace war eigentlich ähnlich auch, da kam irgendwann auch Werbung rein, glaube ich. Genau. Und wurde dann verkauft an einen großen Konzern, der da Kohle rausziehen wollte. Ja, wer hat denn das gekauft eigentlich? War das Rupert Murdoch, glaube ich sogar. Ja. Dieser auch leicht, dieser strittige Medienmogul aus den USA. Ja. Und glaub, Freund von Berlusconi. Wahrscheinlich. Ja. Aber der ist tot. Ja. So wie Oliver Kahn. Nee, der lebt noch. Okay. Willy Brandt meinte ich. Ja, genau. Aber sein Sohn ist ein berühmter Schauspieler. Angeblich. Nein, der ist wirklich. Naja, so berühmt kann er nicht sein, doch, wenn ich ihn nicht kenne. Egal. Ich will, was ich damit. Das kann man ja auf andere Sachen auch anwenden. Ja, wir versuchen das seit Jahren. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich will jetzt gerne mal zumindest, ich will gerne Stufe 2 direkt überspringen. Sollen wir an die Börse gehen oder sollen wir sterben? Nee, einfach in Stufe 3. Also, dass wir, also wir haben jetzt lang genug, waren wir nur Anwender- und Anwenderinnenfreundlich. Ja. Wir haben es ja nur für die Menschen gemacht. Ja. Den Profit überspringen wir irgendwie. Mhm. Jetzt will ich reich sein. Ach so, okay, so. Ja, ja. Macht das Sinn? Nee, das macht schon gar keinen Sinn, weil das ist der Fehler an, jeder Podcast wird nicht für ZuhörerInnen gemacht, sondern weil man zwei Egos da sitzen hat oder wie viele Hosts auch immer der Podcast hat, die sich selbst für so wichtig nehmen, dass sie meinen, uns hört irgendjemand mal zu, lass uns mal unser blödes Geschwätz aufnehmen. Das gilt für jeden Podcast und auch für uns. Der eigentlich ist es einfach nur eine komplette Selbstüberschätzung der Hosts. Ja, oder es ist, man will den Menschen was geben. Ja klar, wir machen das auch total, also letztendlich sind wir total altruistische Menschen, die Menschen nur unterhalten wollen. Ich meine, ich bin so gut als Entertainer. Ja, dann muss man das auch teilen, ja. Ja, das wäre scheiße. Wir erzählen halt auch einfach wahnsinnig interessantes Zeug. Dann muss man das ja auch, da wäre ja eine Verschwendung, wenn wir zwei uns jetzt einfach nur auf die Couch in unserem Studio setzen würden und reden würden ohne Mikro. Ja, wie scheiße wäre das für die Welt? Ja. Also ich merke das auch immer, wenn wir mal. Wir machen doch für euch. Wir machen für, bitteschön. Bitteschön. Ja. Bitteschön. Und Werbekunden, das Thema überspringen wir einfach. Wir haben keine. Außer unsere eigenen Startups. Ja. Wie ja. die Hackstube. Ja. Ja. Aber das ist ja auch eher redaktioneller Inhalt. Ja. Obwohl Randabrit läuft noch immer hervorragend. Gut, ja, das bezahlt den ganzen Quatsch hier. Ja. Nee, ich will einfach, oder, na, sterben will ich auch nicht. Du willst jetzt einfach sagen, okay, Leute, wenn ihr am Montagmorgen um 8.48 Uhr ungefähr kommt immer die Börse im Morgenmagazin. Nächste Woche ist ZDF dran, weil diese Woche war ARD dran. Wann machen die auf, die Börse? Um 9, oder? Um 9 vorher steht aber immer die Börsenreporterin oder der Reporter an der Frankfurter Börse, so 12 Minuten die haben vom so Start. Stramme genau. Finanzgesichter. Wenn ihr jetzt unsere Folge wahrscheinlich am Sonntag hört, könnt ihr am Montag das MoMA anschalten und um 8.48 Uhr ungefähr wird da jemand stehen mit einem Mikro in diesem Börsensaal der Frankfurter Börse und sagen, um 9 Uhr zum Börsenstart, neue Aktie, neue Entertainment-Aktie, der podcastigste Podcast aus Deutschland, das Schaumbad geht heute an die Börse. Und wie ihr alle gelernt habt, damals mit euren Telekom-Paketen, setzt auf uns. Ab Sonntag könnt ihr bei allen, wo auch immer mal, bei allen gängigen Vorverkaufsstellen glaub, Börsenpakete vom Schaumbad kaufen. Bei Eventim zum Beispiel. Eventim, Love Your Artist, Ticketmaster. Ticket-Toaster. Ja, Börsenmaster. Ing Dieber. Deutsche Zeitung. Ja. Fondsmaster. Ja. Randabrit. Randabrit und auch in der Hackstube auf Papier. Kriegt da überall cool. Per Post. Also wir gehen online. Wir gehen an die wir Börse. Gehen online. Ja. Sonntag gehen wir online, Montag gehen wir an die Börse. Wir gehen an die Online-Börse. An die Online-Börse. Traden mit traden, das traden, Schaumbad. Traden. Und dann skalieren, beginnt hier der große skalieren. Ausverkauf. Ja. Ja, wichtig ist halt, dass man skaliert. Skalieren ist skalieren. Ganz wichtig, ja. Ja, ja. Also wenn ich Geschäfte mache, dann immer muss skalieren. Immer scalable ja. Muss es sein. Ja, und ich bin auch ein erfahrener Geschäftsmann, weil ich habe damals schon Sega-Spiele im Quelle-Shop bestellt. Ja. Ja. So ein Boomer-Satz mittlerweile schon fast. Ich hab noch Sega-Spiele im Quelle-Shop bestellt. Das habe ich aber wirklich. Ja? Ja. Konnte man im Quelle-Katalog die Sachen aussuchen, dann waren die Versandkosten frei und du musstest keine Nachnahmegebühr zum Beispiel zahlen. Wenn du einen Quelle-Shop in deinem kleinen Ort hattest, warst du Gewinner. Ach so, so eine Filiale von, ja. Ein Quelle-Shop, ja. So hießen die. Aber man musste also von dem Versandhauskatalog. Man musste aber trotzdem noch versandhausmäßig bestellen, konntest dann da abholen oder? Nee, du bist da hingegangen und hast gesagt, ich hätte gerne aus dem Katalog, dieses Spiel habe ich zu Hause in dem Katalog gesehen, Sonic. Das hätte ich jetzt gerne für mein Master System 2. Mhm. Dann hat die Quelle-Shop-Frau, die den auch besessen hat, gesagt, bestelle ich dir. Und dann ist man 2 Tage später da hingegangen, hat gesagt, ist mein Spiel schon da? Okay. Dann hat die meistens gesagt, noch nicht. Dann ist man 2 Tage später wieder hingegangen. Und wenn das Spiel dann da war, hat man sich wahnsinnig gefreut, weil dann hatte die das einfach dann in ihrem Abholregal. War eigentlich wie so ein DHL-Pickup-Shop, nur dass man nur die Quelle war, der Quelle-Shop. Und du konntest zu Hause, hattest du auch kein Internet, sondern so einen fetten Katalog, wo du halt gucken konntest, welche Spiele denn da sind. Ja, ja, die Kataloge. Und dann hat man mit Bargeld bezahlt. Da waren auch noch Zeiten, da hat der Postbote geklingelt und dann musste man auch da mit Bargeld zahlen. Ja, ja, Nachname. Wenn man per Nachname. Gibt's und die Nachnahmegebühr war ja auch aus heutiger Sicht wahnsinnig teuer. Ich glaube, da waren 5,90 Mark oder so. Oder war das nicht prozentual? Also wenn du für 1.000 Euro Nachnahmegebühr hast, das... Weiß ich gar nicht mehr, aber ich kann mich an PlayStation 1 Spiele erinnern, die noch so bei mir zu Hause angekommen sind. Da waren immer 5,90 Mark. Ja. Ja. Ja, naja. Ja. Ganz, ganz, ganz, ganz deprimierender Moment. Du wusstest noch nicht, dass sich dieses Spiel wirklich ankommt und hattest dieses Geld nicht zu Hause und Mama und Papa waren weg. Da hat er es wieder mitgenommen. Dann, ja klar. Na, scheiße. Ja, scheiße. Das ist scheiße. Ja, übel. Also, wo wir alles durch mussten in unserer Jugend. Ja. Ja, vor allem in einem Kleinstadtdorf. Wenn es keinen Mediamarkt gibt oder solche Saturn, so Läden. Ich glaube damals, ja doch, den Saturn gab es schon. Ja. Jo, Defo. Defo, Defo. Cool, hast du noch was richtig Interessantes? Ich habe Bock auf was richtig Interessantes. Nö, ich habe ein bisschen für mich jetzt entschieden, ein Gedankenmodell, einen Ansatz. Ich nenne es, ich habe noch keinen griffigen Namen dafür. Vielleicht kannst du mir einen besorgen jetzt. Sag wir erarbeiten hier einen. Die Unverbesserlichkeit abgeschlossener Systeme. Mhm. Also wenn irgendwas mal, also es gibt ein System wie die Deutsche Bahn oder die Ordnung in meinem Kleiderschrank oder der Charakter von Jean-Paul Prüm. Mhm. Das sind alles Systeme. Und aber man kann, manchmal muss man System einfach als abgeschlossen bewerten. Wie die Ordnung in deinem Kleiderschrank für sich, ja. Das ist jetzt einfach so. Und es ist nicht verbesserbar. Okay, aber... Das war es jetzt. Deutsche Bahn zum Beispiel wird für immer so sein. Also es ist einfach so komplex, es gibt 1000 Gründe. Deutsche Bahn wird für immer nicht so richtig gut funktionieren oder nie zufriedenstellend funktionieren. Ich dachte, du redest davon, dass das System wirklich so perfekt geworden ist, dass man wirklich nichts mehr verbessern kann, aber du... Beispiel Bahn ist ja so. Es geht einfach nicht. Knarzt halt so ein bisschen. Es ist einfach, da gibt's, das sind was, 1 Million Kilometer Schiene, 100.000 Züge, was weiß ich. Es ist einfach nicht möglich, das so hinzukriegen, dass es anwenderfreundlich ist. Nein, gibt's nicht. Das habe ich jetzt erfunden, alles. Es gibt das Pareto-Optimum. Sehr gut. Ich wusste, dass es das schon gibt. Und zwar ist das die These, und ich finde die sehr, sehr nachvollziehbar. Für die ersten 80% einer Leistung brauchst du recht wenig Aufwand. Mhm. Oder brauchst du halt schon einen gewissen Aufwand, aber die 80% erreichst du eigentlich ganz bequem. Und um was perfekt zu beenden, die letzten 20% brauchen mindestens noch mal so viel wie die 80% davor. Ja, doch, das kenne ich auch. Genau. Ja. Und damit ist ein Pareto-Optimum eigentlich recht effizient. Du wirst halt nur nie perfekt sein. Also Perfektionisten und Perfektionistinnen platzt der Kopf. Die werden wahnsinnig mit einem Pareto, aber an sich funktioniert es. Ja. Jetzt weiß ich aber nicht, also ich glaube, die 80% hat die Bahn auf jeden Fall nicht erreicht. Ja, genau. Nee, ich glaube, das ist jetzt einfach so. Bahn ist, dieses System Bahn, Schienenverkehr in Deutschland, ist jetzt so, das muss man jetzt so bewerten, das wird auch niemals besser. Vielleicht sollten wir da einfach, vielleicht haben sie zu lange an Perfektion geschraubt, sie haben damals Pareto erreicht, vielleicht müssen wir eine neue Schwelle, und deswegen unterstütze ich deinen Vorschlag, da wir einfach sagen, okay, es gibt auch so 50%, so halt so ein Gefummel. Also das Fummeloptimum. Nee, das ist nee, eigentlich ist es eher was für die eigene Wohlbefinden, sowas als abgeschlossen zu bewerten, das, da gibt es keine Verbesserung mehr. Einfach, dass du entspannter dann... Du meinst halt, ist halt so jetzt. Genau. Ja, das nimmt aber Fatalismus. Ja. Ja. Nee, es ist einfach, gut, es wird für immer so sein, dass die Bahn im Schnitt 7 Minuten zu spät kommt. Ja, aber das ist ja Fatalismus. Ja, es ist ja. Fatalismus. Ja, fatalistische Einstellung. Ja, nee, fatalistisch ist härter, oder? Das ist, wenn du, ja, wir fahren jetzt in den Krieg, aber ich meine, wir sterben sowieso und verlieren den sowieso in den Krieg. Nee, Fatalismus kann auch so sein, die Bahn ist immer zu spät, da habe ich mit gerechnet, so ist das halt. Ja. Kann ich mich nicht drüber aufregen, kann ich mich nicht drüber, ja, ist halt einfach so, die Bahn ist zu spät. Ja, aber das ist kein schöner Begriff, Fatalismus. Ja, nee, man kann sich so viel Energie sparen. Also auch sowas wie unordentlicher Kleiderschrank oder eine Person, die immer zu spät kommt. Du kannst jeden Tag mit dieser Person schimpfen, was soll die Scheiße, komme ich zu spät. Er wird es trotzdem so weitermachen. Ich kenne so Personen, da gibt es aber eine leichte Lösung. Profi-Tipp vom Schaumbad für euch, sagt einfach immer falsche Zeiten. Wenn die Person echt immer eine halbe Stunde länger braubt, bis ihr aufbrecht, sagt einfach, wir müssen um 4 da sein, wenn ihr erst um 5 da sein müsst. Dann Ja. Lügen ist also bei manchen Personen wirklich die beste Alternative, wenn sie lernen wollen. Nee. Olli Kahn habe ich zum Beispiel sehr viel in unserer gemeinsamen Beziehung angelogen. Olli war immer zu spät. Siehst du? Was? Habe ich gerade. Nee. Sowas dachte ich mir nämlich. Ja, ja. Das habe ich dem immer angesehen. Deswegen war ich eben auch so emotional. Ja, ja. Ja. Ja. Aber so, wir waren nur ironisch zusammen. Hat dir in deinem Kellerabteil geholfen. Mit Abhängen und so. Ja. Sehr handwerklich begabt. Handwerklich ist er begabt. Jetzt lockst du mir doch ein bisschen zu viel private Informationen von Olli und mir raus. Entschuldigung. Olli und ich. Ja. Ja. Cool. Das waren. Nee, eigentlich haben wir jetzt. Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich das einfach nur zugeballert habe mit. Hey, gibt es schon. Aber ja, das war ein bisschen die Rache für, als ich den hässlichen Plural von Oktopusse hatte. Ja, nee, gibt es aber auch noch nicht. Also, deine Ansätze waren andere okay. als meine. Aber ich bin auch sehr schlecht in Sachen erklären und rüberbringen. Nee, finde ich gar nicht. Du sagst halt auf jeden Fall immer, du hast so einen Optimismus in deinem Erklären drin. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich gehe davon aus, dass ihr wisst doch, was ich meine, oder? Oder? Ihr wisst doch, was genau. Ich meine. Ja, das ist eigentlich. Ich wäre auch wirklich ein beschissener Lehrer. Du bist aber, letztendlich bist du eigentlich der Mario Barth des Podcastens. Du sagst die ganze Zeit, ihr wisst doch, was ich meine. Und Mario Barth sagt die ganze Zeit, kennst du. Ist eigentlich genau das Gleiche. Ich wäre auch echt ein beschissener Lehrer. Ich meine, so an der Tafel gucke ich hier jetzt, Wurzel von 4 ist ja 2, wisst ihr? Versteht ihr, was ich meine? Ja, weil, guck mal, hier. Guck doch mal. Ist doch, guck mal. Sabine, also, Jens, jetzt guck doch mal einfach, da ist doch. Hast hier eine 4 und davon ist ja die Wurzel 2. Also, ja, logisch. Steht doch. Also, wisst ihr, was ich meine? Da ist, hinter dem Strich ist ja eine 2. Genau. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Genau. Was ist Wurzel von 16? Wurzel aus 16 oder von 16? Ja, also man macht eine 16 und dann dieses seltsame Wurzel. 4. Richtig. Wisst ihr? Also du kannst offensichtlich noch Wurzel ziehen. Ja. Ja. Also ab einem gewissen Punkt. Du brauchst es beruflich ja auch viel. Ja, weil ich halt Zahnarzt bin. Genau. Das ist ja eine Wurzelbehandlung. So macht man die ja. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ich möchte noch gern was aufklären. Super Bowl war ja vor kurzem. Oh, da war ich. Ich habe immer noch den Nacho-Hut auf dem Kopf. Hast du den Nacho-Hut noch auf dem Kopf? Es gibt, und zwar habe ich dann nachgeschaut, also nur damit wir nächstes Jahr bitte nicht mehr in den sozialen Medien lesen müssen. Mir ist immer wieder die gleiche Nachricht aufgetaucht und ich habe dann wirklich mal nachgeforscht, weil es einfach so dumm ist. Jeden Super Bowl kommt raus, dass es den sogenannten Super Bowl-Streaker gab. Also ein Flitzer letztendlich. Mhm. Der in Las Vegas eine Wette platziert hat von $50,000, dass es beim Super Bowl einen Flitzer geben wird. Und rate mal, wer der Flitzer dann war. Er selbst. Mm. Und damit hat er angeblich mit seiner 50K-Wette 3,4 Millionen gemacht. Jetzt habe ich diesen Super Bowl wieder 1000 Mal. Ja, was ist denn das für eine Quote? Ja, weil die Quote war halt super hoch. Also er hat auf eine Halbzeit oder auf ein Quarter oder so gesetzt. Mhm. Auf jeden Fall wird immer diese gleiche Geschichte erzählt. Und dass er dann 1000 Euro Strafe zahlen musste, weil er Flitzer war beim Super Bowl. Aber er hat so und so viel 100.000 gemacht mit seiner platzierten Wette. Und dann stehen da drunter immer wieder die gleichen Kommentare. He's a genius, bla bla bla, that's inspiring. Das ist immer so auf so Ami-Scheiße dann. Und dann habe ich mal nachgeschaut, ob es diesen Typen wirklich gibt und ob er die Wette platziert hat und ob er 1.000 Dollar Strafe zahlen musste und wo er überhaupt die Wette platziert hat. Und habe tatsächlich ein paar Newsartikel gefunden und diese ganze Geschichte ist halt einfach nur von Grund auf falsch. Der Typ hat tatsächlich drauf gewettet und dachte dann, im zweiten Viertel mache ich das. Aber er hat nie Kohle dafür gesehen, sondern ist für 3 Tage in irgendwie das Gefängnis. Ja, nee, das ist dann so ein Arrest irgendwie. Ja, ja. Bis er die 1.000 Dollar Strafe zahlen konnte, ist er da rein. Und die Wette hat er bei einem, weil du kannst auf illegale Events, ein Flitzer ist illegales Event, kannst du nicht offiziell wetten, sondern er hat bei irgendeinem Buchmacher in Las Vegas die Wette platziert. Und der Buchmacher hat danach natürlich gesagt, du blöder Penner, wenn du da selbst läufst, kriegst du von mir keinen Cent. Heißt also, dieses Genius ist 3 Tage im Bau gewesen und hat 1.000 Dollar Strafe gezahlt und hat keinen Cent von dem. Und die 50.000 hat er ja auch noch verloren, die er gewettet hat. Oh, da habe ich gar nichts zu gefunden, ob er das Geld von seinem Wetteinsatz überhaupt zurückbekommen hat. Ja. Wahrscheinlich nicht. Oder ja. Also, wäre ja dumm von dem. Aber ich habe angefangen zu googeln, nachdem ich drunter Kommentare gelesen habe, wie so inspiring. You don't. Und dann kommen immer so Sachen wie, du musst nicht mit dem System mitgehen, nur um ein. Also, weißt du, das wird dann irgendwann so verschwörungstheoretisch sogar. Ich glaube, das System so Leute, ist auch nicht verbesserlich. Nee, das. Was hat man jetzt für einen Begriff? Unverbesserlichkeit abgeschlossener Systeme heißt es bei mir. Ja, das ist ein unverbesserlich. Das ist ein abgeschlossenes System. Das ist ein abgeschlossenes System, das ist unverbesserlich. Ja. Ja, dann ist es nicht ganz so sperrig. Ja. Ja. Aber die Geschichte fand ich ganz schön. Und falls ihr die nächstes Jahr, und ihr werdet sie sehen, in den sozialen Netzwerken seht. Dann kommentiert doch mal drunter. Kommentiert doch mal drunter. Das zeigt auch, man kann jedes System austricksen und nur weil die euch sagen, ihr sollt nach den Regeln leben, lebt nicht nach den Regeln. Darunter kommt wirklich so ein Bullshit an Kommentaren. Oder ihr verlinkt einfach die Schaumbad-Folge vom, keine Ahnung, 17. März 2024. Genau. Nächstes Jahr unter dem Super Bowl. Punkt. Wir werden reich. Oh, I have to click the link. Oh, the Schaumbad. Oh, yeah. Oh, it's the Germans. It's the crowds. They are Oh, Entschuldigung, ich hatte gerade einen Schlaganfall. Ich hatte gerade. Du bist alles zu betrunken. Sorry, ich hatte gerade einen Schlaganfall. Macht nichts. Okay. Ist nicht schlimm. Hast du Arzt gerufen? Nee. Hast du mit Praktikanten? Haben wir diese. Ralf ist zu betrunken, der kann nicht mehr fahren. Unser Praktikant ist betrunken. Ja. Hallo, er ist Praktikant. Was würdest du machen, wenn du Praktikant beim Schaumbad wärst? Ja, haben wir eine Fürsorgepflicht oder so? Nein. Oder? Okay, weil das ist gut, weil wir haben diesen Monat einen Schülerpraktikanten. Ja, aber der ist 7-mal sitzen geblieben. Also. Ach so, okay, deswegen hat er auch diesen Schnäuzer. Der ist 37. 37 und sieht aus wie Olli Kahn mit Schnäuzer. Benutzt noch Instagram. Ja, okay, dann ist safe. Ja. Ja. Genau, nee, aber ich habe meinen Deckel abgehackt. Cool. Also ich hatte noch die Super Bowl Story, dann hatte ich Defo, dann hatte ich Wir sind Cozy Podcast. Lock Locky hatte ich. Ja, Bonn in the USA, da grüßen wir alle. Also in beiden Bonds. Und auch an die Jungs vom Boner SC. Toi, toi, toi, gut Schuss. Go Boners. Go Boners. Go Boners, wie man so schön sagt. Go Boners. Cool. Ja, das war noch eine Folge. Ja? Ja. Wie heißen die Cheerleader vom Boner SC? Bone Girls. Die haben immer so Knochen umhängen dann. Ja. Ja. Richtig. Da werden immer so ganz lustige Steinzeitwitze werden bei den Boners auch gemacht. Aber das Logo vom Boner FC ist ein großer Phallus. Ja, ja. Ein pulsierender Phallus. Dicker Schwengel. Ein dicker, toller Schwengel. Die haben auch also der pulsiert auch. Also das ist kein, genau, ja. Das ist kein Druck auf dem Trikot oder Jersey, wie die es nennen, sondern es ist ein GIF. Ja, genau. Das sind kleine LED. Die haben kleine Displays in ihren und da pulsiert das genau, das Vereinslogo. Boner-Logo. Ja. Ein pulsierender, dicker, fetter Schwanz. Aber sonst ist alles im Steinzeit-Thema. Also sonst sind nur Knochen, damit es nicht zu edgy wird. So. Genau. Ja. Aber auch ein bisschen Piraten. Ja, Piraten geht immer. Also es gibt eine Piratenloge. Ja. Dinosaurier-Abteilung gibt es auch. Ja. Ja. Und der Boner FC fährt auch immer, also auf Auswärtsspiele fahren sie immer mit so Fred Feuerstein-Autos. Und die laufen sie da. Oh ja, ja. Das ist nämlich dann sofort da auch Training. Die sind ja wirklich in der kleinen Kreisklasse. Also in den USA hast du ja schon große Strecken zum Zurücklegen. Aber der Boner FC, der spielt wirklich in so einem, sagen wir mal, 16-Meilen-Radius. Da kann man auch mit diesen Autos hinfahren. In welchen Staaten waren die Bonds Amerikas? Hast du es noch? Ohio auf jeden Fall und Louisiana. Ah, perfekt. So schön hinterwäldlerisch. Ja, die Boners. Ja. Sehr gut. So Rheinland-Pfalz-mäßig. Ja, und letztendlich muss man ja auch bei US-Teams sagen, also lieber ein sexistisches Logomotiv als ein rassistisches. Ja, gut. Ja. Das ist schon bitter. Ja. Lieber rassistisch oder lieber Ja, stimmt. Ja. Ja. Gibt es eine gute South Park-Folge? Schaut euch die an auf southpark.com. Kann man wirklich alle Folgen gucken. Wirklich? Also zumindest war das früher so. Ehrlich? Ja, früher gab es das mal. Das ist ja mal ein Medientipp von dir. Also es ist bestimmt 15 Jahre her, dass ich das gemacht habe, aber früher gab es bestimmt noch mal. Internet verändert sich ja nicht so schnell. Ich war auch überrascht, dass es damals schon. So, hey, ich kann die einfach alle gucken. Du kannst alle gucken auf southpark.com. Es gibt eine Folge, wo sie gegen die rassistische Flagge vom Ort, also die Stadtflagge demonstrieren. Das ist ja lustig. Mir ist die Folge bekannt. Genau. Aber da wird nicht die Frage geklärt, was ist schlimmer, Rassismus oder Sexismus? Und wir werden sie nicht diskutieren. Ja, vielleicht wobei, in der Folge morgen, weil wir sind ja jetzt täglich. Wir sind jetzt täglich, genau. Wir haben vergessen, die letzten 30 Folgen hochzuladen. Genau, aber morgen kommt eine wahrscheinlich. Genau, jeden Tag jetzt. Weißt du, was wir wirklich nochmal machen könnten? Ich frage mich, womit ich das Verdiensttag. Oh ja, das wird mal wieder Zeit. Das wäre nochmal eine schöne Folge. An der zukünftigen Dienstage. Wenn uns was Dummes einfällt, dann kriegt ihr nochmal eine schöne, ich frage mich, warum ich das Verdiensttag. Genau. Peters erfundene letzten Sonderfolge. Letzten Dienstag konnte ich nicht, nächsten Dienstag kann ich auch nicht, weil, wo war ich? Beim Zahnarzt, bei der Zahnärztin. Ja, hast du mir schon erzählt. Also ihr. Ach so, Entschuldigung, dass ich dir das schon erzählt habe. Ja, privat. Ja. Nee, jetzt wollte ich. Oh, das ist genial. Ich wollte gerade einen schönen Turn machen in, Mensch, der Peter hat mir das vor der Folge erzählt. Er hat wirklich fiese Zahn-OPs gehabt und nimmt für euch eine Folge auf. Da seht ihr mal, wie viel ihm das Schaumbad bedeutet. Aber du hast es sofort gedreht. Deswegen sage ich das jetzt nicht. Gut. Ja. Das ist auch viel zu privat. Das gehört dir gar nicht her. Dass in deinem Mund rumgefummelt wird. Alle ZuhörerInnen wissen, dass in deinem Mund ziemlich viel rumgefummelt wird. Du erzählst so viel von deinem Mundgefummel. Ja, das stimmt. Hör dir mal hör dir sie nicht an. Ich höre Folge 1. Ja. Oh Gott. Ich höre mir jetzt Folge 1 an, ob ich da auch schon über Zahnarztbesuche gesprochen habe. Wahrscheinlich nicht. Wenn ihr euch den Tag vermiesen wollt, hört da mal rein. Ganz schlimme Soundqualität. Wir wussten noch nicht, wie man redet. Und wir hatten Rubriken, die außer uns beiden keiner versteht. Das stimmt, ja. Ja. Und wenn ihr euch dann fragt, wer dieser Patze ist, mittlerweile sind wir viel zu professionell, um euch zu sagen, wer das ist. Genau. Gut, jetzt schlaft mal schön. Wacht gut auf. Oder wacht gut auf, ja. Kommt gut zur Arbeit oder schönen Feierabend. Oder sucht euch endlich mal Arbeit. Schönen Sonntag. Ihr Schweine. Ihr seid auf dem Stepper, ihr seid auf dem Laufband, ihr fummelt gerade rum. Genau. Ja. Arbeit ist auf jeden Fall wichtig, außer in Parteinamen. Ja, und auch an sich kann man dieses Modell schon mal hinterfragen. Ja. Ja. Werdet glücklich, werdet froh. Fick deine Mutter, du Hurensohn. Oder so geht er. Ach so, du hast mir dabei in die Augen geschaut, deswegen dachte ich, du meinst mich. Nein. Ich wollte deinen Satz beenden. Ja. Werdet glücklich, werdet froh. Fick deine Mutter, du Hurensohn. Du hast mich schon wieder angeguckt. Okay, machen wir nochmal. Guck dich halt an, wenn ich mit dir rede. Ah ja, stimmt, ja. Ja. Jetzt bin ich aber wieder doch irgendwie beleidigt. Naja, so kommen wir nicht aus der Folge raus. Ihr werdet gleich noch eine Mediation miterleben. Wir rufen jetzt unsere alte, gute Freundin Juli Chicago oder Boston, eine von den beiden ist Therapeutin, jetzt noch live in der Sendung an. Und ihr werdet das als Outtake 2048 zu hören bekommen in der Folge. Ich frage mich, warum ich das womit verdient habe. So heißt die nämlich dann. Ich hasse dich so sehr. Fick deine Mutter, du Hurensohn. Tschüss. Meinst du mich jetzt? Weil nein, das war, okay, ich habe dieses Sprichwort beendet. Dennis, du kannst jetzt auf Stopp drücken. Hast du Dennis, unseren Praktikanten, beleidigt? Dennis, weinst du? Was? Guck mal, das ist normal bei denen. Die sind viel zu dumm dazu. Das ist wirklich normal bei denen. Die sind viel zu dumm. Nein, der meint das so. Also manchmal meint er das schon so. Komm, ich drück Stopp. Ich krieg das hin. Ich schaff das. Hier drückt der Chef noch selber auf Stopp.